Deutschlandfunk. Es war 1999, 30 Jahre Mondlandung. Ich habe in England studiert und las eines Tages irgendwo nachmittags im Café. Es war ein großer Artikel, der detailliert bewies, dass die Mondlandung nie stattgefunden hatte, sondern im Fernsehstudio inszeniert worden war. Und ich war hin und weg. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ich dachte, warum hat dir das eigentlich nie jemand gesagt? Das ist so offensichtlich. In diesem Moment wäre ein ausgewiesener Experte für Verschwörungstheorien fast selber einer aufgesessen. Und dann habe ich umgeblättert und dann kamen die ganzen Gegenbeweise. Aber eben nur fast. Es gibt Verschwörungstheorien, die aufwiegeln, radikalisieren und im schlimmsten Fall tödlich enden. Die Geschichte von der inszenierten Mondlandung gehört vermutlich nicht dazu. Manche andere schon. Ich denke da an Halle 2019, den rechtsextremen Anschlag auf die Synagoge, der Sturm auf das Kapitol in Washington, auf das Herz der US-amerikanischen Demokratie oder an antisemitische Verschwörungstheorien. Woher Verschwörungstheorien kommen, warum wir sie nicht loswerden und wann sie gefährlich werden, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ihr seid bei Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Antran. Ein heißer Sommertag im August 1977. Scharen von Menschen haben sich in Memphis versammelt, im US-Bundesstaat Tennessee. Sie sind teilweise stundenlang angereist und stehen jetzt in der brütenden Hitze. Und das alles, um ihrem Idol die letzte Ehre zu erweisen. Elvis Presley, der King of Rock'n'Roll, ist tot. Whether you're country, redneck or a freak, there's nobody else like young him. Or old, I just can't believe he's dead. From Moscow, London or Memphis, we loved him very much. Elvis Presley will still be the king of rock and roll to me. Mit nur 42 Jahren ist Elvis an Herzversagen gestorben. Es gibt eine Obduktion und Berichte von Ärzten. Es gibt eine Leiche in einem Sarg, eine Beerdigung. Und trotzdem bezweifeln noch immer Menschen den Tod von Elvis. Und zwar bis heute. Sie hängen mehr oder weniger einer Verschwörungstheorie an. Das habe ich zumindest bis zu dieser Folge gedacht. Ich bin mir gar nicht sicher, dass das eine Verschwörungstheorie ist. Das ist Michael Butter, der renommierte Experte vom Anfang. Mit ihm habe ich bei einem Podcast-Festival gesprochen, dem Podcat & Pudel Festival in Dresden. Er ist Amerikanist und Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. Seit vielen Jahren forscht Michael Butter zu Verschwörungstheorien. Und was dem Elvis-Mythos für eine richtige Verschwörung fehlt, erklärt er so. Bei Verschwörungstheorien haben wir es normalerweise immer mit einer Gruppe zu tun, die irgendein perfides Ziel verfolgt und deshalb die Ereignisse entsprechend manipuliert. Und selbst wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass Elvis Presley seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat, jenseits dessen, ich möchte in Ruhe mein Sandwich mit Erdnussbutter, Jello und Banane essen, was er wohl offensichtlich so geliebt hat, gibt es da keine Motivation, die wir identifizieren können. Es fehlt dieser perfide Plan, es fehlt auch das Kollektiv. Es sind ja auch, glaube ich, keine Mittäter identifiziert worden. Insofern bewegen wir uns ja an etwas, was sich so am Randbereich quasi des Verschwörungstheoretisierens bewegen würde. Die Leute glauben das vielleicht aus ganz ähnlichen Gründen. Sie können die offensichtliche Erklärung nicht akzeptieren. Sie suchen nach einem tieferen Sinn, weil ihr Weltbild erschüttert worden ist. Aber was die Geschichte an sich angeht, würde ich sagen, das fällt bei mir zumindest persönlich eher durch das Raster der Verschwörungstheorie hindurch. Verstanden. Nur, was macht denn jetzt eine richtige Verschwörungstheorie aus? Na, eine richtige Verschwörungstheorie wäre zum Beispiel, dass die Corona-Pandemie inszeniert worden ist. Dass wir alle getäuscht worden sind, dass dieses Virus entweder nicht existiert hat oder völlig ungefährlich war und sich alle Regierungen auf der ganzen Welt abgesprochen haben und ganz viele andere Institutionen auch, um uns das vorzugaukeln, um damit irgendwelche perfiden Ziele zu erreichen. Denn dann hätten wir die drei Charakteristika erfüllt, die im Grunde eine Verschwörungstheorie ausmachen. Erstens, nichts geschieht durch Zufall. In anderen Worten, es ist alles geplant worden. Das heißt, jemand saß wirklich da mit anderen zusammen und hat sich überlegt, das machen wir jetzt. Es ist nicht einfach so, dass auf irgendeinem Wildtiermarkt in Wuhan irgendwelche Dinge passiert sind. Oder auch wenn wir die andere Version glauben, die immer noch als unwahrscheinlicher angesehen wird, dass ein Virus aus Versehen aus einem Labor entkommen ist. Sondern das ist alles beabsichtigt worden von Anfang an und wurde dann Schritt für Schritt in die Tat umgesetzt. Zweitens, nichts ist so, wie es scheint. Das heißt, das ist gar keine wirkliche Pandemie. Das Virus ist überhaupt nicht so gefährlich. ehrlich, sondern wir werden alle belogen und betrogen, weil man uns unsere Bürgerrechte wegnehmen will, weil man uns vielleicht das Bargeld wegnehmen möchte, uns dazu bringen will, nur noch digital zu bezahlen und so weiter und so fort. Und drittens, es ist irgendwie alles miteinander verbunden. Das heißt, Personen, Institutionen und Ereignisse, die jenseits der Verschwörungstheorie irgendwie überhaupt nicht zusammenkommen, die sind da auf einmal dann entweder als Ursache und Wirkung miteinander verknüpft oder sie sind so miteinander verknüpft, dass Leute, die sich eigentlich spinnefeind sind, auf einmal an einem Strang ziehen. Das heißt, da werden dann die Russen und die Chinesen und die Amerikaner unter Donald Trump, die hätten alle zusammen diese Pandemie inszeniert. Und dann haben wir eine typische Verschwörungstheorie. So sind Verschwörungstheorien also grundsätzlich aufgebaut. Aber ich bin über noch eine Sache gestolpert. In Deutschland wird immer wieder über den Begriff an sich gestritten. Viele sprechen lieber von Verschwörungsmythen oder Verschwörungserzählungen, weil sie finden, dass das Wort Theorie dem Ganzen eine wissenschaftliche Anmutung gibt, die gar nicht berechtigt ist. Ja, das ist eine weit verbreitete Fehlannahme. Um es pointiert zu sagen, man kann unter Rekurs auf den Wissenschaftstheoretiker Karl Popper, der gesagt hat, wissenschaftliche Theorien müssen sich dadurch beweisen, dass man sie versucht zu falsifizieren, argumentieren, dass man Verschwörungstheorien nicht Theorien, sondern Mythen, Erzählungen, Ideologien, bla bla bla nennen sollte. Kann man machen. Nur, dann ignoriert man 80 Jahre Wissenschaftstheorie, nämlich all das, was nach Popper geschehen ist, und dann darf man eigentlich bei keiner sozial- oder geisteswissenschaftlichen Theorie, also weder Bourdieu noch Habermas noch Foucault noch sonst irgendwas, eigentlich von Theorien sprechen, sondern müsste die auch alle als Mythen bezeichnen oder einfach nur Erzählungen oder Ideologien. Und dann würden wir, glaube ich, das Kind mit dem Bade ausschütten. Weil sie nicht so richtig alles erklären. Oder warum dürfte man die dann auch nicht Theorien nennen? Weil die Wissenschaftstheorie mittlerweile herausgefunden hat, dass es jede Menge wissenschaftliche Theorien gibt, die sich nicht falsifizieren lassen. Bleiben wir also bei Verschwörungstheorien. Über die hat Michael Butter schon zahlreiche Bücher geschrieben. Zuletzt Die Alarmierten – Was Verschwörungstheorien anrichten. Darin macht er klar, zunächst richten sie oft nichts an. Verschwörungstheorien an sich sind eigentlich eher größtenteils neutral. Aber kann man in kurz sagen, wann Verschwörungstheorien Gutes tun und wann Schlechtes? Ich glaube, man kann es in kurz insofern sagen, dass Verschwörungstheorien immer dann besonders problematisch sind, wenn sie sich eben mit dem verbinden, was ich im Buch bestimmte dicke Ideologien nenne. Also Verschwörungstheorien verbinden sich immer mit irgendwelchen anderen Ideologien, mit Weltanschauungen und Vorstellungen. Und das können halt auf der anderen Seite Vorstellungen sein wie Liberalismus, Sozialismus, Demokratismus und so weiter, Republikanismus, die wir eher positiv sehen. Und auf der anderen Seite können das eben Vorstellungen sein wie Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus, Autoritarismus. Und insofern hängt die Wertigkeit von Verschwörungstheorien letztendlich davon ab, womit sie sich verbinden. Was etwas abstrakt klingt, wird ganz konkret, wenn wir auf ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte schauen. Halle in Sachsen-Anhalt, am 9. Oktober 2019. Es ist Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. In der Synagoge hat sich die Gemeinde versammelt. Um kurz nach 12 gehen bei der Polizei Notrufe ein. Ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge einzudringen. Der war gekleidet wie so ein Polizist eigentlich, in totaler Kampfausrüstung. Mit Helm, Schutzkleidung. Also komplett bewaffnet, Schrotflinte, Maschinengewehr. Die Tür der Synagoge hält Stand. Doch der Angreifer erschießt eine Fußgängerin und einen Mann in einem Dönerimbiss. Weitere Menschen werden verletzt. All das überträgt er mit seiner Helmkamera live ins Internet. Er hat auch ein Manifest geschrieben, in dem er seinen Menschenhass festhält. Der rechtsextreme Täter ist mittlerweile verurteilt und sitzt im Gefängnis. Sein Manifest und auch der Prozess haben gezeigt, dass er der Verschwörungstheorie vom sogenannten großen Austausch anhängt. Sie besagt, dass ein weißes christliches Volk angeblich durch Migranten, meistens Muslime, ausgetauscht werden soll. Gelenkt von politischen Eliten. Das ist natürlich Quatsch. Aber in Halle hat die Lüge vom großen Austausch tödliche Konsequenzen. Also wo sie wirklich ihren Ursprung hat, das ist schwer zu sagen. Also dass es Vorurteile und Verschwörungstheorien über Geflüchtete und Migrantinnen und Migranten gibt, das ist keine neue Sache. Es ist so, dass wir seit im Grunde Anfang des 21. Jahrhunderts eine Diskussion erleben, insbesondere in Europa, vor allem in rechten Kreisen, über Migrationsströme, wie das dann da genannt wird, die letztendlich dazu führen, dass die weiße christliche Kernidentität in Gefahr ist. Das läuft eine Zeit lang unter dem Begriff Eurabia, also quasi Eurabien, also quasi Arabien kommt nach Europa und wird dann so ab 2016 vor allem unter dem Begriff des großen Austausches verhandelt. Und der Begriff geht zurück auf einen französischen Philosophen, Renan Camus, der ein großes Buch darüber geschrieben hat mit genau diesem Titel. Und da muss man sagen, selbst bei dieser Verschwörungstheorie ist es so, dass die auch, oder bei dieser Theorie sagen wir mal, dass die auch in einer nicht-verschwörungstheoretischen Variante existiert. Denn wenn wir Camus lesen, dann ist das ursprünglich bei dem erstmal so, dass er sagt, naja, wir haben hier zu viel Migration in Europa. Wir haben dadurch einen Verlust der europäischen und westlichen Kernidentität. Aber er behauptet nicht, das ist von irgendwelchen Eliten im Geheimen geplant worden, sondern er sagt, das passiert einfach. Und die politischen Eliten Europas sind einfach zu blind, was dagegen zu tun. Das ist übrigens hochaktuell, denn wenn wir uns diese neue nationale Sicherheitsstrategie der USA anschauen, die jetzt veröffentlicht worden ist und über die sehr viel berichtet worden ist, dann greifen die da genau diese Idee auf. Die sprechen auch im Grunde von diesem Bevölkerungsaustausch, schrecken aber immer noch kurz davor zurück, das quasi so verschwörungstheoretisch zu interpretieren, sondern interpretieren das so, wie Camus das ursprünglich interpretiert hat. Das ist allerdings dann natürlich ganz schnell auch nach 2016 als Verschwörungstheorie vorgestellt worden, in dem Sinne, dass es eben wie beim Attentäter von Halle in dessen Vorstellung irgendwelche Eliten sind, oft jüdische Eliten sind, die das alles geplant haben. Und Camus ist dann selbst später auch auf diesen Zug aufgesprungen. Er hat dann ein Buch auf Englisch veröffentlicht, das hat im englischen Titel Jews will not replace us, also Juden werden uns nicht ersetzen. Und da ist dann völlig klar, wer da im Hintergrund die Strippen zieht. Was ich mich nur frage, immer wieder, auch beim Lesen Ihres Buches und beim Lesen jeder Verschwörungstheorie, die mir auf dem Weg begegnet ist, man kann die relativ schnell entkräften. Und trotzdem halten die sich so hartnäckig in der Welt. Warum? Naja, da könnte man jetzt ganz allgemein sagen, ganz viele Dinge, die man relativ gut entkräften könnte, halten sich ganz hartnäckig. In der Forschung wird ganz oft darauf hingewiesen, dass man Verschwörungstheoretikerinnen nicht mit Fakten kommen kann, dass das nichts bringt. Das stimmt. Wir wissen allerdings aus anderer Forschung, dass man den meisten von uns, wenn wir feste Überzeugungen haben, nicht mit Fakten zu kommen braucht, weil wir dann an diesen Überzeugungen im Grunde noch umso mehr festhalten. Bei Verschwörungstheorien ist es halt so, gerade in der Gegenwart, wo es nicht normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben, dass sich Menschen über den Glauben an diese Vorstellungen definieren, dass also deren Selbstbild ganz stark davon abhängt. Wenn Sie davon ausgehen, dass die Anschläge des 11. September 2001 von Al-Qaida begangen worden sind und eben nicht von der US-Regierung selbst in Auftrag gegeben worden sind, dann haben Sie das irgendwo als Wissen abgespeichert, aber Sie definieren sich nicht als eine Person, die weiß, 9/11, das war Al-Qaida. Wenn Sie allerdings der Überzeugung sind, 9/11, das waren die Amerikaner selbst, ich habe verstanden, dass da eine Verschwörung im Hintergrund lief, dann ist das Teil Ihres Selbstbildes. Das heißt, in dem Moment, wo jemand das angreift, machen sie die Schotten dicht und glauben im Endeffekt vielleicht noch mehr daran. Und deshalb fällt uns diese Faktenresilienz, die wir alle irgendwie besitzen, bei Verschwörungstheorien wieder mal besonders auf. Die gute Nachricht ist, wirklich resistent gegen Fakten, also unzugänglich für zum Beispiel wissenschaftliche Belege, sind nur wenige Menschen. Diese Minderheit ist teilweise aber umso lauter und schreckt ihr Umfeld ab. Öffentlich werden diese Menschen manchmal als Schwurbler markiert, auch um sich von ihnen abzusetzen. Dabei ist es wichtig zu verstehen, wir alle sind empfänglich für Verschwörungstheorien. Es gibt allerdings einige Faktoren, die Verschwörungsglauben begünstigen können, sagt Michael Butter. Zum Beispiel der Bildungsgrad. Wenn Menschen viele verschiedene Erklärungsmodelle für die Welt kennenlernen, nicht nur in der Schule, sondern später auch an der Uni oder in der Ausbildung, dann kann dieses analytische Denken vor Verschwörungstheorien schützen. Ein gefühlter Kontrollverlust kann anfälliger für konspiratives Denken machen. Heißt beispielsweise, wer Angst hat, dass das Geld im Alter nicht reicht, sich nicht von der Politik gesehen fühlt und in prekären Verhältnissen lebt, der sucht vielleicht eher nach anderen Erklärungsansätzen. Und was die Forschung auch zeigt, ältere Menschen neigen eher zu Verschwörungsglauben als junge. weil sie eher nostalgischen Erzählungen nachhängen, frei dem Motto, früher war alles besser. Der Glaube an Verschwörungstheorien, der hat also nicht zugenommen, sagt Michael Butter. Ganz im Gegenteil, lange Zeit waren sie viel stärker verbreitet. Es war geradezu normal, daran zu glauben. Ich kann Ihnen sagen, jeder amerikanische Präsident von George Washington in den 1790er Jahren bis Dwight D. Eisenhower in den 1950er Jahren glaubte und verbreitete Verschwörungstheorien. In England könnten wir auf Gestalten wie Winston Churchill verweisen. Wir können in Deutschland auf jemanden wie Thomas Mann verweisen, der behauptete, die Illuminaten und Freimaurer wären für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs verantwortlich und so weiter und so fort. Das heißt, es war völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Das änderte sich erst, als die Sozialwissenschaften Verschwörungstheorien allmählich als Problem identifizierten. Allen voran die Frankfurter Schule rund um Max Horkheimer und Theodor Adorno. Sie haben vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg gängige Verschwörungstheorien aufgegriffen und öffentlich kritisiert. Wo Verschwörungstheorien genau ihren Ursprung haben, das kann man nur schwer sagen. Es gibt sie vermutlich schon seit der Antike. Danach verwischt sich allerdings ihre Spur und sie tauchen erst wieder vermehrt in der frühen Neuzeit auf. Dazu beigetragen hat vor allem eine Erfindung im 15. Jahrhundert: der Buchdruck. Plötzlich können Texte vervielfacht und einer breiten Masse zur Verfügung gestellt werden. Später verändert sich in der Aufklärung dann noch das Menschenbild. Der Mensch wird als planvolles Wesen verstanden, das nicht nur von Gott gelenkt wird, sondern selbst denkt und handelt. Eine bestimmte Art von Verschwörungstheorien, die gibt es schon seit Jahrhunderten. Sie sind gefährlich und richten sich gezielt gegen Jüdinnen und Juden. Also wenn man es zusammenfassen möchte, kann man sagen, dass Antisemitismus eigentlich immer verschwörungstheoretisch grundiert ist. Erklärt der Historiker Markus Funk. Er arbeitet am Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Bereits Theodor Adorno schreibt 1951 vom Antisemitismus als Gerücht über die Juden. Eine dieser antisemitischen Verschwörungstheorien ist die Ritualmordlegende. Es wird behauptet, Juden hätten christliche Kinder entführt, um sie in geheimen Ritualen zu ermorden. Erstmals belegt ist diese Lüge für das Jahr 1144. Und ab dem 14. Jahrhundert verbreitet sich das Gerücht, Juden hätten Brunnen vergiftet und seien deshalb schuld an der Pest. Auch der große Austausch, über den wir hier schon gesprochen haben, ist meistens antisemitisch aufgeladen. Und dann gibt es da noch eine Erzählung, die immer wieder hervorgeholt wird und die zeigt, wie eng Antisemitismus und Verschwörungstheorien miteinander verwoben sind. Die jüdische Weltverschwörung, genau, das ist ein Topos, der sich zumindest seit dem 19. Jahrhundert ja durch die Geschichte des Westens und auch mittlerweile darüber hinaus durchzieht. Schauen wir auf Bern in der Schweiz am 14. Mai 1935. Bereits seit 2 Jahren läuft hier ein Prozess gegen 5 Personen. Der Vorwurf, sie sollen ein Dokument verbreitet haben, das die Richter an diesem Tag offiziell zur Fälschung erklären. Historiker sprechen heute von reiner Fiktion. Es geht um die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Sie erwecken den Eindruck, es gäbe Pläne für eine jüdische Weltverschwörung, um die Weltherrschaft zu erlangen. Ihre Ursprünge sind bis heute unklar. Manchmal ist vom zaristischen Russland die Rede, aber das lässt sich nicht eindeutig belegen. Die Protokolle wirken noch immer auf fatale Art und Weise. Diese Erzählung verfestigt sich gewissermaßen und wird zu einem festen Narrativ innerhalb der antisemitischen Rechten in ganz Europa. Also es gibt eine sehr dynamische Verbreitung, Zirkulation dieser Schriften, zunächst so, was wir graue Literatur nennen, also in Pamphletform, gewissermaßen unter der Hand, unterm Ladentisch weitergereicht, aber dann eben zunehmend und insbesondere dann zum Ende des Ersten Weltkrieges hin, dann auch populäre Publikationen. Natürlich eben auch in Deutschland. Also hat man die geglaubt in der breiten Bevölkerung? Ja, das ist eine gute Frage, wie das um den Glauben steht im verschwörungstheoretischen Denken allgemein. Das perfide an den Protokollen der Weisen von Zion ist ja, dass sie auf der einen Seite auf lange tradierte und im Christentum verankerte antijüdische Stereotype zurückgreift, also gewissermaßen auf, nennen wir das mal, Volkswissen, das allgemein bekannt vorhanden war, na, von der Brunnenvergiftung über den Kindesmord etc. Das taucht darin auf, aber andererseits eben massive Kritik an ja, der modernen liberalen Gesellschaft und allen ihren Erscheinungsformen. Die lassen ja nichts aus in diesen Protokollen, über das sie sprechen. Und in Zeiten von Krise, wir sprechen hier über eine mehrfache Krise, insbesondere zum Ende des Ersten Weltkrieges hin, also eine politische Zusammenbruch der großen Reiche in Mitteleuropa und Revolutionen, ökonomische Krise natürlich und individuelle Orientierungskrisen. Und das alles auch noch vor dem Hintergrund dieses unermesslichen Leides, das der Erste Weltkrieg über die Menschen gebracht hat. Und in solchen Krisensituationen, also multiplen Krisensituationen, verfangen solche Erzählungen eher als gewissermaßen im gesellschaftlichen Normalzustand. Ich denke, das hat doch maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Protokolle erstens so stark rezipiert wurden und, naja, vielleicht eben doch auch gewissermaßen geglaubt wurde, beziehungsweise zumindest Gehör gefunden haben und nach dem Motto, na, da wird ja schon was dran sein, eine Schleuse geöffnet haben. Man muss aber auch dann dazu sagen, dass in den Kreisen, in denen die Protokolle dann wirklich eine ganz zentrale Referenz werden, nämlich narzisstische, rechtsradikale, völkische Gruppierungen, gerade in Deutschland, da gelten die Protokolle gewissermaßen als, naja, das ist die Bibel der Welterklärung. Und wenn man sich diese wahnhaften Texte, auch private Aufzeichnungen bestimmter Autoren aus diesem Milieu durchliest, da kann man wirklich davon ausgehen, dass die tatsächlich auch daran geglaubt haben. Der Prozess in Bern hat die Lüge offengelegt und hätte die Protokolle endgültig als falsch markieren können. Es gab auch in der englischen Tageszeitung eine große aufklärerische Serie darüber, was dieser Prozess und dann eben auch seine Rezeption uns zeigt, ist, dass Versuche, Verschwörungserzählungen, antisemitische Verschwörungserzählungen insbesondere, als das zu entlarven, was sie sind, Erfindungen, wahnhafte Projektionen, dass man damit aber nicht durchschlägt oder nicht alleine damit durchschlägt, also dass es Grenzen gibt des aufklärerischen Modus, um an die Menschen, die daran glauben oder in, ja, ein Gehör dafür haben, davon zu überzeugen, dass dies tatsächlich der absolute Holzweg sei. Also ich denke, das ist die hauptsächliche Lehre, die man aus diesem Prozess nehmen kann, dass eine auf Analyse und Bewertung beruhende Klärung gewissermaßen des Sachverhaltes einen wichtigen Schritt darstellt, aber die gesamte affektive Seite, also die emotionale Seite von verschwörungstheoretischem Denken eben überhaupt nicht berührt und insofern auch nur eine begrenzte Wirkungskraft entfaltet. Wie ist man denn vorgegangen bei diesem Prozess, um ja diese Schrift im Prinzip zu falsifizieren? Ja, man hat Beweise gesammelt, so wie man das in einem Gerichtsverfahren oder auch in einem historischen Werk tut. Man lädt Zeugen ein, man sichtet Dokumente, man versucht Bezüge herzustellen zu anderen Dokumenten aus der Zeit, also ein Verfahren ganz nach der Art, wie das sein soll, aber eben ja sehr rational. Es kann ja gar nicht anders sein vor Gericht. Also sehr rational und analytisch. Und wenn ich das heute lese, finde ich das natürlich völlig überzeugend. Aber in der Zeit, und ich denke eben auch heute noch, nicht für alle überzeugend genug, weil bestimmte Aspekte nochmal dieser Ausstrahlungskraft der Protokolle eben gar nicht berührt werden. Die erfundenen Protokolle über eine vermeintliche jüdische Weltherrschaft verbreiten sich trotzdem weiter. Und damals wie heute befeuern sie Judenhass. So behaupteten die Nationalsozialisten, es gäbe eine Verschwörung des Weltjudentums, um die deutsche Rasse zu zerstören. Ähnliches schrieb Adolf Hitler schon in Mein Kampf. Mit diesem antisemitischen, rassistischen Weltbild begründeten die Nazis den Völkermord an den Juden. Wir haben bereits festgestellt, dass vor allem in rechtsextremen Kreisen die Protokolle kursieren. Mittlerweile ist es aber auch so, dass sich islamistische Kreise auf diesen Lügentext beziehen, zum Beispiel die Hamas, mittlerweile in abgeschwächter Form. Wie ist es dazu gekommen? Ja, auch das ist natürlich wenn ich das als Historiker sagen darf, eine faszinierende, zwar im negativen Sinn, aber faszinierende Geschichte, wie die Protokolle eben dann auch über 1945 hinaus, wo man dann hier in Europa meinen möchte, okay, hiermit hat sich das Thema erledigt, gewissermaßen eine globale Wirkung entfaltet. Der Prozess beginnt schon früher, ne, also dieser Globalisierung oder gewissermaßen der Protokolle. Sie werden zunächst in Europa und in den USA, ne, also Henry Ford war ja als ein Beispiel glühender Anhänger der Protokolle und hat auch für deren Weiterverbreitung in den USA gesorgt. Aber eigentlich, auch dazu gibt es mittlerweile Studien, haben die Protokolle es bis in den hintersten Winkel der Erde geschafft. In die Kreise des politischen Islamismus geraten die Protokolle seit der zweiten Hälfte der 1920er Jahre. Hinzu kommt dann natürlich die NS-Propaganda im Nahen Osten vor und während des Zweiten Weltkrieges, diese Versuche, eine Art von politischer Kollaboration zwischen NS und politischen Bewegungen, die sich islamisch nannten oder verstanden, herzustellen. Und dort setzen sich die Protokolle fest. Mit der Gründung des Staates Israels 1948 entsteht ein jüdischer Staat inmitten dieses Gebietes der Region, die der politische Islamismus für sich reklamierte und wird von den umliegenden Radikalen, natürlich nicht von allen, aber von radikalen Gruppierungen, Sie haben gerade eben die Hamas genannt, als ein Außenposten verstanden, als ein Außenposten des westlichen Imperialismus, des amerikanischen Kapitalismus und so weiter und so fort. Also hier hat man schon wieder so ein verschwörungstheoretisches Element, dass hier in dieser kleine neu gegründete Staat, der am Anfang noch sehr fragil war, gewissermaßen zur Durchsetzung anderer Interessen etabliert wurde. Und das führt zu einer ungeheuren Popularisierung der Protokolle dann auch im islamisch-arabischen Raum. Und man kann ja bis heute noch, in den USA übrigens auch, an jedem Kiosk einkaufen. Nach dem Ende des Nazi-Regimes leben antisemitische Verschwörungstheorien weiter und verbreiten Unheil. Die Ritualmordlegende erlebt ein Revival im polnischen Kielce, als ein Kind angeblich von Juden entführt wurde. Mit verheerenden Folgen. Im Juli 1946 kommt es zu dem sogenannten Pogrom von Kielce. Kielce ist eine polnische Großstadt, ungefähr mittig zwischen Krakau und Warschau gelegen. Circa 200 Juden, also 1% der ursprünglichen jüdischen Bevölkerung, kehrt nach dem Zweiten Weltkrieg in diesen Ort zurück. Und Sie müssen sich natürlich nun auch diese Verheerungen nach dem Zweiten Weltkrieg vorstellen. Es kommt in der Tat zu einem Kindesraubvorwurf, also nicht mal Mord, sondern ein Raub. Ein Junge war für 2 Tage verschwunden und behauptete, er sei von Juden in einem Keller eingesperrt worden, worauf sich... Der Vater behauptete das, ne? Der Vater behauptet das. Und es bildet sich ein antisemitischer Mob, der in diesem Nachbarort, war es glaube ich, dann gegen Juden vorgeht. Pogromartige Ausschreitungen mit 40 Toten. Und das unter, möchte man sagen, Duldung staatlicher Behörden oder sehr zögerlichem Einschreiten staatlicher Behörden. Die Armee wird erst spät hinzugezogen. Greift dann aber auch hart durch. Also diese Gewalthandlungen werden sofort beendet. Es wird gegen die Redelsführer, man muss es so sagen, kurzer Prozess gemacht. Die werden ja sofort hingerichtet. Was an diesem Pogrom von Kielce natürlich schockiert, ist die zeitliche Nähe zum Holocaust und dass es sich zum großen Teil um Holocaust-Überlebende handelte. Also manche kamen aus der Sowjetunion, aber andere hatten wirklich im Versteck oder in den Lagern überlebt und führten eine sowieso traumatisierte Existenz, aber das dann eben auch unter materiell sehr schwierigen Bedingungen. Ich denke, dass dieser Pogrom von Kielce auf der einen Seite alte antijudaistische Ressentiments basierte, ne, und sie im katholischen Polen waren die ja durchaus auch zum Teil bis heute noch vorhanden und wirkmächtig, die sich mit allgemeinen Existenzängsten, Verdrängungsängsten verbunden haben und dies alles unter den Bedingungen einer politisch aufgeladenen Situation, ne, im Zusammenhang mit der Etablierung der kommunistischen Herrschaft. Das ist so eine Gemengelage, in der solche Gerüchte, die einem bekannt vorkommen, dann auf fruchtbaren Boden fallen. Das Pogrom von Kielce 1946 gilt als das Schlimmste der Nachkriegszeit. Es gibt Muster, die sich wiederholen, wenngleich die Kontexte ganz andere sind und dann, wie gesagt, dass der Ablauf im Einzelnen variieren mag. Aber im Anfang steht das Gerücht, die Behauptung über die Juden, die in einer angespannten Situation oder Krisenlage Gehör findet und mobilisierungsfähig ist, Menschen dazu bringt, das als eine Aufforderung zum Handeln zu verstehen. Ja, also diese Leute, Männer waren das ja vorwiegend, die Männer, die dann dieses Pogrom starten, die handeln ja aus eigenem Willen heraus. Das ist im Grunde ja eine Selbstermächtigung, hier ja auf eine gewaltförmige Art Recht zu sprechen. Also das ist das erste Element, das ich immer wieder finde, diese Selbstaktivierung. Gleichzeitig, da variiert es dann, ist natürlich die Frage, wie verhält sich der Staat dazu oder überhaupt Sicherheitsbehörden. Manchmal greifen sie ein, es werden auch Pogrome verhindert, das ist durchaus passiert. Aber eben in den meisten Fällen, so wie hier in Kielce, wird eher toleriert, geduldet oder insbesondere eben unter der frühen deutschen Besatzungsherrschaft gibt es auch Sicherheitsbehörden, die anstacheln und Pogrome aktiv unterstützen. Und last but not least, es geht immer mit einer ungeheuren Gewalt zusammen, die also auch ganz persönlich, ne, man muss das so face to face abläuft. Das sind ja keine abstrakten Gewaltprozesse, die in der Distanz ablaufen, sondern man steht sich einander gegenüber. Also auch das, denke ich, ist ein ganz wichtiges Element, diese Unmittelbarkeit der Gewaltanwendung. Was ich mich nur auch immer gefragt habe, wie kann das sein? Warum wurde und wird die jüdische Minderheit im Rahmen von Verschwörungstheorien immer wieder zum Sündenbock gemacht? Hier würde ich ganz an den Anfang zurückgehen wollen, nämlich an die Anfänge des Christentums. Das Problem des Christentums ist ja, dass es aus dem Judentum heraus wächst. Warum ist das ein Problem? Für das Christentum ist es ein Problem, weil es gewissermaßen seine Überlegenheit nachweisen muss, wenn der Absolutheitsanspruch erhoben wird, dass mit dem Christentum das Judentum sich überlebt habe, Juden aber weiterhin als solche existieren und existieren wollen, dann müssen sich die Christen etwas einfallen lassen. Also historisch kommt es zu zwei Entwicklungen, die diese Auseinandersetzung, finde ich, zu etwas ganz Besonderem gemacht haben und ja am Ursprung dieser Dichotomisierung steht. Also zum einen die zunehmende Entfremdung des Christentums vom Judentum hat viele Ursachen. Eine davon ist natürlich die Heidenmission, dass eben das Christentum aus dem Judentum heraustritt und sich auch von dieser Jerusalemer Urgemeinde entfremdet und eben dieser Zusammenhang, der theologisch gegeben ist, vom Christentum zum Teil zumindest immer wieder zu durchbrechen versucht wird. Und das Zweite ist die Erhebung des Christentums zur Staatsreligion im Römischen Reich seit dem 4. Jahrhundert. Das dauert noch ein bisschen, aber bis sich das fest etabliert. Aber hier entsteht im Grunde dann ja ein christlicher Staat mit einer jüdischen Bevölkerung, die so etwas wie ein Stachel im Fleisch des frühen Christentums ist. Okay, und es macht sich eine Dualität auf. Und anstatt sich zu denken, wir können jetzt nebeneinander leben, muss eins besser sein als das andere. Ja, eins muss besser sein als das andere und das andere muss verschwinden, weil es eben diesem göttlichen Heilsplan entspricht. Da gibt es dann natürlich unterschiedliche Modelle und auch Versuche von Theologen zu ganz unterschiedlichen Zeiten gewissermaßen auch Angebote zu machen an die Juden. Auch eine Art von Toleranz, wenn man den Begriff jetzt nicht zu empathisch versteht. Reine Duldung jüdischer Existenz, die wird damit begründet, beispielsweise bei dem berühmten Augustinus von Hippo im 4. Jahrhundert, wird damit begründet, dass die Existenz von Juden gewissermaßen eingeschrieben sei in Gottes Plan. Also diese erbärmliche Existenz der Juden versus die herrlichen Aussichten der Christen, das sei gewissermaßen der reale Teil oder der reale Nachweis für Gottes Herrlichkeit und für das Recht des Christentums. Das Problem ist am Anfang vor allem ein theologischer Diskurs. Die Wende ist so im 9. bis 10. Jahrhundert. Und da sind es ganz konkrete materielle Interessen. Ne? Es geht um Grundbesitz, es geht um, denken Sie an die Zünfte als Organisationsform des Handelns, also um Verdrängung, ganz klare soziale Faktoren, die aber vermischt werden, ja, mit verschwörungstheoretischen Anwürfen gegenüber Juden, die in immer neuen Variationen und Kontexten bis zum Teil ja bis heute fortbestehen. Denken Sie an die Ritualmordlegende, also diese Vorstellung, Juden töteten junge Knaben, geht immer um Jungs, unschuldige junge Knaben, christliche Knaben, weil sie deren Blut zum Backen der Matzen benötigen. Hostienfrevel oder Hostienschändungen, also der Diebstahl von Hostien beispielsweise, mit dem Juden den Gottesmord symbolisch wiederholten. Und last but not least, auch das noch leider immer ein wieder aufgebrachtes Stereotyp, das Wort von der Brunnenvergiftung, stammt aus der Zeit der großen Pestepidemie im 14. Jahrhundert. Also diese Idee, dass eben Juden ursächlich daran schuld seien an ja, großen, nicht erklärbaren, also Naturkatastrophe, in dem Fall eben eine gesundheitliche Krise, eine Gesundheitskrise. Und natürlich alles Lügen, und könnte man sagen, Verschwörungstheorien sind in diesem Zusammenhang, wenn sie eben als soziale Praxis gelernt werden, sowas wie ein Instrument des Machterhaltes? Ja, des Machterhaltes, aber auch der Mobilisierung. Denn diese Anwürfe blieben ja nicht nur auf dem Papier wirksam, sondern waren häufig begleitet von ganz realem Handeln, Ausweisungen, Vertreibungen, Pogrome. Fassen wir nochmal zusammen. Viele Verschwörungstheorien sind harmlos, vielleicht sogar lustig oder Teil der Popkultur, so wie die von der Mondlandung. Gefährlich werden Verschwörungstheorien dann, wenn sie sich mit Ideologien wie Rassismus oder Faschismus verbinden. Antisemitismus ist im Prinzip immer konspirativ aufgeladen. Und heute gibt es nicht unbedingt mehr Verschwörungsgläubige, sie sind nur lauter und sichtbarer. Zum Beispiel 2021 in den USA, beim Sturm auf das Kapitol. Am 6. Januar 2021 steht in Washington eine politische Formalie auf der Tagesordnung. The Vice President and the United States Senate. Der Kongress soll das Ergebnis der Präsidentschaftswahl bestätigen und damit den Weg freimachen für die Amtseinführung von Joe Biden. Doch der Tag sollte in die Geschichte eingehen, als beispielloser Angriff auf die amerikanische Demokratie. Democrats attempted the most brazen and outrageous election theft, and there's never been anything like this. It's a pure theft in American history. Everybody knows it. Donald Trump hat die Wahl verloren und will das nicht akzeptieren. Er peitscht an diesem Tag seine Anhänger mit einer Rede auf. Und darin wiederholt er die Behauptung, die Wahl sei ihm gestohlen worden. Mike Pence, I hope you're gonna stand up for the good of our Constitution. Später ist auch von der Big Lie die Rede, der großen Lüge. Am 6. Januar jedenfalls schwört Trump seine Zuhörer ein, sie sollen zum Kapitol ziehen. We're gonna walk down, anyone you want, but I think right here we're gonna walk down to the Capitol. Tja, und der Rest? Ist Geschichte. Wütende Trump-Anhänger durchbrechen die Absperrungen zum Kapitol und stürmen das Gebäude. Sie filmen ihre Gewaltexzesse, verwüsten Büros und posieren auf Selfies. Es gibt Tote und viele Verletzte. All das wäre wohl nicht passiert ohne Donald Trump und sein Händchen für Verschwörungstheorien, wie eben jener von der gestohlenen Wahl. Donald Trump ist jemand, der sehr schnell und sehr gut verstanden hat, wie man Verschwörungstheorien in den USA politisch einsetzen kann. Also in Deutschland wurde dann immer gesagt, ja, der verbreitet Verschwörungstheorien. So leicht ist das nicht. Denn wenn man sich anschaut, wie Trump das gemacht hat, dann hat er diese Sachen ganz oft aufgegriffen, aber er hat sich eigentlich immer so einen Ausweg gelassen. Wir hätten wieder genauso diese kalkulierte Ambivalenz, die wir vorhin schon besprochen haben. Also ein typischer Tweet von Trump ist so, dass er sagt, also jemand hat mir das und das erzählt, denk doch mal darüber nach. Oder viele Leute sagen, dass das ist, ja genau, aber das ist genau dieses Ding, wo man wieder sagen kann, einerseits signalisiert er Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, ich bin bei euch, ich sehe das genau wie ihr. Und andererseits hat er immer das, was man im Englischen so plausible deniability nennen würde. Das heißt, er könnte sich immer hinstellen und sagen, Moment mal, also ich habe das überhaupt nicht so gemeint, ich habe ja auch überhaupt nicht gesagt, dass das stimmt, ich habe es einfach nur mal kurz weitergeleitet, man kann ja mal drüber nachdenken. Ja, also so richtig eindeutig macht er das eigentlich nur in einem einzigen Moment des Wahlkampfes. Und das ist ein paar Wochen, bevor 2016 gewählt wird. Er liegt in den Umfragen so weit hinter Hillary Clinton, dass das also auch jenseits der Fehlermarge ist. Wenn er an dem Tag gewählt worden wäre, hätte er verloren. Und dann kommt diese Audioaufnahme an die Öffentlichkeit, wo er sich mit seinen Übergriffen gegenüber Frauen brüstet. Und er weiß im Grunde in dem Moment, ich kann die moderaten, unentschiedenen Wähler der Mitte, um die es normalerweise in amerikanischen Wahlkämpfen geht, nicht mehr für mich gewinnen. Das heißt, er weiß, ich habe die republikanischen Stammwähler hinter mir, denn in der hochpolarisierten Landschaft, politischen Landschaft der USA, werden die auf jeden Fall für ihn stimmen, insbesondere wenn es gegen so eine Hassfigur wie Hillary Clinton geht. Und dann versucht er, die zu mobilisieren, die eben vielleicht in den letzten Jahren überhaupt nicht gewählt haben, weil sie sich von keiner Partei vertreten fühlen, die empfänglich sind für populistische, konspirationistische Rhetorik. Und er stellt sich vor sein Publikum in Florida bei seinem ersten Auftritt nach diesen Enthüllungen und redet 45 Minuten von der großen Weltverschwörung, in deren Zentrum angeblich Hillary Clinton steht. The system is totally rigged. Und kaum hat er die Wahl gewonnen, fährt er diese Rhetorik wieder zurück und bleibt wieder im Bereich des Zweideutigen. Bis Corona kommt und bis er beginnt davon zu sprechen, dass die Wahlen gefälscht werden, wenn zu viel Briefwahl stattfindet im Herbst. Und kaum hat er die Wahl 2020 verloren, versteigt er sich natürlich immer mehr dazu. Und das ist dann auch, wenn wir spekulieren wollen, glaubt er das wirklich, vermutlich der Moment irgendwann, wo er dann beginnt, diese Verschwörungstheorie von der gestohlenen Wahl auch selbst zu glauben, nachdem er die anderen Sachen vermutlich vorher vor allem strategisch eingesetzt hat. Die Randalierer beim Sturm auf das Kapitol sind natürlich die absolute Ausnahme. Nur im Extremfall führen Verschwörungstheorien zu solchen Ausschreitungen. Im Alltag begegnen sie einem viel niedrigschwelliger. Auch einem Experten wie Michael Butter. Also meine liebste Tante, die glaubt, eigentlich seit ich sie kenne, an alle Verschwörungstheorien, die man sich vorstellen kann. Also auch die schlimmste, die ich da jemals gehört habe, war, dass Pep Guardiola als Bayern-Trainer neben der Allianz Arena ein Dopinglabor betrieben hat und der Karriereknick von Mario Götze dadurch zu erklären sei, dass der halt nicht gut auf diese Dopingmittel reagiert habe. Ja, und für mich, der seit den 90er Jahren Mitglied des FC Bayern ist, war das natürlich also eine klare Kampfansage. Aber wir haben das dann so gehandhabt, also wie man das im Familiären, glaube ich, oft handhabt und wie es auch ganz gut ist, das zu handhaben. Wir reden nicht mehr über Verschwörungstheorien, wir reden über... Es ist kein Witz, es ist wirklich wichtig zu reden, im Gespräch zu bleiben, aber das Thema Verschwörungstheorien, es gibt gute Gründe, dass... dann eventuell auch auszusparen aus der Diskussion. Also mit meiner Tante, wir reden halt über Literatur, wir reden über Film, wir reden über meine Kinder, über ihren verstorbenen Mann. Und da kommen wir dann noch zusammen. Heißt, nicht reden ist auch keine Lösung. Denn wenn man nicht mit diesen Menschen spricht, dann, und da gibt es mittlerweile auch Studien dazu, dann vereinsamen die. Wenn man den Kontakt abbricht und sagt, du glaubst an Verschwörungstheorien, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben, dann vereinsamen die. Und dann suchen die sich tendenziell ihre sozialen Kontakte da, wo die Fühler nach ihnen ausgeworfen werden und wo dann vielleicht wirklich Leute sitzen, bei denen nicht nur an Verschwörungstheorien glauben, wo das Ganze wirklich problematisch, antisemitisch, rassistisch aufgeladen ist. Und dann wird's problematisch. Verschwinden werden Verschwörungstheorien wohl nie, sagt Michael Butter. Auch weil kaum jemand immun dagegen ist. Wir haben immer den Eindruck, Verschwörungstheoretiker, das sind immer so die anderen. Das sind irgendwie Leute, die tendenziell von rechts kommen, die tendenziell vielleicht nicht so schlau sind oder sonst irgendwas. Und das stimmt einfach nicht. Wir alle haben eine Tendenz zu Verschwörungstheorien. Deswegen müssen wir über einen guten Umgang miteinander sprechen. Schubladendenken oder Etiketten wie Schwurbler, Die helfen ganz bestimmt nicht weiter im Kampf gegen Verschwörungstheorien. Reden und zuhören auf Augenhöhe dagegen schon. Auch wenn das manchmal beschwerlich ist. Denn was ich in dieser Folge gelernt habe, Verschwörungstheorien, die sind oft harmlos, aber manchmal eben sehr gefährlich. Und so muss unser Umgang mit ihnen auch differenzierter werden. Für Ihre Expertise danke ich in dieser Folge Markus Funk und Michael Butter. In der nächsten Folge fragt Jörg Biesler, was ist eigentlich Völkermord? Die Person, die betroffen ist, muss eben aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu dieser Gruppe angegriffen werden. Und in subjektiver Hinsicht muss der oder die Täterin in der Absicht handeln, die Gruppe als solche zu zerstören. Recherche, Skript und Produktion Carina Schröder und Christian Röther. Redaktion Monika Dittrich, Faktencheck Johanna Klenke und Simon Tamjalev. Seid ihr Fans von der Rest ist Geschichte? Dann schreibt, bewertet und empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über Kritik und Liebesbriefe an derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann Tran, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hi, ich bin Thomas Ibrahim und ich bin einer der Producer vom Podcast Der Rest ist Geschichte. Das heißt, ich montiere am Schluss alles zusammen und ich arbeite auch mit am Inhalt. In Erinnerung geblieben ist mir tatsächlich die erste Folge, die ich produziert habe. Schlicht und ergreifend, weil ich ja nicht genau wusste, worauf ich mich einlasse. Grob natürlich schon. Aber dann kriege ich zum ersten Mal das Material und das ist doch schon eine Menge Holz. Und da wusste ich jetzt gar nicht, oh Gott, wie mache ich denn jetzt aus diesem ganzen Zeug die 45 Minuten Folge, die ich habe, weil das ist dann doch kürzer, als es sich anhört. Mittlerweile ist das alles ein bisschen routinierter. Ich bin wesentlich kürzungsfreudiger und weiß, okay, ich muss mich an den roten Faden halten, den wir vorher abgesprochen haben, und dann wird das auch. An diesen ersten Schreck erinnere ich mich gerne, würde ich mittlerweile sogar sagen, zurück, weil es jetzt einfach nicht mehr so ist. In jeder unserer Folgen steckt eine Menge Arbeit und noch mehr Herzblut. Und wenn ihr das genauso gerne hört, wie wir es produzieren, dann wäre es super, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr ein Like da lasst und indem ihr vor allen Dingen anderen Leuten von uns erzählt und unseren Podcast mit denen teilt.